Es hat sich viel geändert. Oder werde ich sentimental? Doch so wie die Dinge stehen, ist es für mich eine Qual. Eure Worte liegen im Staub. Nichts ist mehr wahr. Und ich stehe hier im Wind, der ich immer war. Du redest von Ehre, du redest von deinem Sieg. Deine eigene Welt für dich geschaffen, so wie du sie siehst. Doch ich tu mich schwer mit diesen deinen Kompromissen. Auch wenn du jetzt nicht mehr mein Freund bist, draufgeschissen. Ich will alles oder nichts, ganz oder gar nicht. Brauch keine Heuchler und Lügen, kein falsches Gesicht. Ich bin stolz auf meine Gefährten, denn es gibt was, das uns verbindet. Der Blick zurück, ein Stolz, der niemals schwindet. Stolz, der niemals schwindet.